Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So I hope I could really put it inside of your heart or you accepted it in your heart. Ich hoffe, ich konnte es tief in dein Herz legen oder du hast es in dein Herz aufgenommen. How important it is to really walk in humility. Wie wichtig es ist, wirklich in echter Demut zu leben. Jesus said something really interesting. Jesus sagte etwas wirklich Interessantes. Jesus said to his disciples, and Peter was one of them. Jesus sagte zu seinen Jüngern, und Petrus war einer von ihnen. That whoever wants to be the greatest, dass derjenige, der Größte sein will, has to be the servant of everybody. Der Diener von allen sein muss. See, Jesus didn't say who wants to be the greatest has to be my servant. Jesus sagte nicht, wer der Größte sein will, muss mein Diener sein. But of everybody. Sondern Diener von allen. If you're very serious about being afraid to fall into pride, wenn du dir ernsthaft Sorgen machst, in Stolz zu verfallen, you choose to have a lifestyle of being the servant of everybody. Dann entscheide dich für einen Lebensstil, bei dem du der Diener aller Menschen bist. This is incredibly protective from pride. Das ist ein genialer Schutz vor Stolz. Look what he says in verse 6. Schau, was in Vers 6 sagt. If you bow low in God's awesome presence, wenn ihr euch in Gottes wunderbare Gegenwart tief verbeugt, he will eventually exalt you as you leave the timing in his hands. Wird euch schließlich erhöhen, so wie ihr das Timing in seine Hände legt. I know it's a beautiful verse, but it's also not so beautiful, isn't it? Ich weiß, das ist ein schöner Vers und gleichzeitig ist auch wieder nicht so schön, nicht wahr? And you know why? Weißt du warum? Because the timing, we don't like that, do we? Weil wir das Timing nicht mögen, oder? We like the idea. Wir mögen die Vorstellung. That if I go very low, I walk in humility, God's going to put me very high. Dass, wenn ich mich erniedrige oder in Demut wandle, Gott mich sehr weit nach oben bringen wird. But here it says that's going to only happen if you leave the timing in His hands. Aber hier heißt es, dass das nur geschehen wird, wenn wir die Zeitplanung in seine Hände legen. I personally don't like very much how the Passion translated this phrase. Mir persönlich gefällt es nicht so, wie die Passion diesen Satz übersetzt hat. And I will explain it to you why. Ich erkläre dir warum. See, I understand the first part and I agree it's correct according to my understanding of the Greek. Ich verstehe den ersten Teil und ich stimme zu, dass es vom Griechischen her korrekt ist. If you bow low in his awesome presence, that he will exalt you. I agree with that. Wenn du dich in seiner wunderbaren Gegenwart tief verbeugst, wird dich erhöhen. Damit bin ich einverstanden. But I do not like how the Passion talked about the timing. Aber mir gefällt nicht, wie die Passion über das Timing spricht. Because the moment I say to you, as you leave the timing in his hands, you're actually thinking about a certain moment in time. Denn in dem Moment, in dem ich zu dir sage, lege das Timing in seine Hände, denkst du genau genommen an einen bestimmten Zeitpunkt. So for instance, zum Beispiel, God's time to exalt you will be in 2 years and 3 months. Gottes Zeitpunkt, dich zu erhöhen, wird in 2 Jahren und 3 Monaten sein. Or 10 years. Oder in 10 Jahren. So you just have to patiently wait for that. Du musst also nur geduldig darauf warten. But you see, if you look in the original Greek, the word that the Passion uses for timing. Aber im griechischen Original verwendet die Passion für das Wort timing. It's not the word chronos, which means timing. Nicht das Wort chronos, das Timing bedeutet, but it actually is the word kairos. Sondern es ist eigentlich das Wort kairos. And kairos doesn't mean so much as a certain time in a certain moment. Kairos bedeutet nicht so sehr ein bestimmter Zeitpunkt in einem bestimmten Moment. It means more it is a certain opportunity. Es bedeutet eher eine bestimmte Gelegenheit. Or it could actually also be translated at a certain correct moment. Genau genommen könnte man es auch mit zu einem bestimmten richtigen Zeitpunkt übersetzen. You see, once you understand, sobald du einmal verstanden hast, that if we choose to always bow low in God's presence and walk in humility, dass wenn du dich entscheidest, dich immer in Gottes Gegenwart zu verneigen und in Demut zu wandeln, at every God-given opportunity, God is the one who will exalt me. Bei jeder von Gott gegebenen Gelegenheit, dann ist Gott derjenige, der dich erhöhen wird. So God knows the opportunities when he needs to put me on top. Gott kennt die Gelegenheiten, wenn dich an die Spitze setzen muss. When I began to serve Jesus, als ich begann, Jesus zu dienen, I promised God several things. versprach ich Gott mehrere Dinge. I promised God that I would never ask for money and never trust people for my provision. Ich versprach Gott, dass ich nie um Geld bitten und mich nie auf Menschen verlassen werde, wenn es um meine Versorgung geht. I promised God that I would never open doors for myself. Ich versprach Gott, niemals Türen für mich selbst zu öffnen. I promised God that I would never, ever, ever run after any man of God in the world. Ich versprach Gott, nie, nie, nie einem Mann Gottes in der Welt nachzulaufen. He would be enough for me. Er wird für mich genug sein. But I promised him something else. Aber ich habe ihm noch etwas anderes versprochen. That I would never promote myself. It doesn't matter how many opportunities I have. Mich selbst niemals zu befördern, mich selbst niemals zu bewerben, egal wie viele Möglichkeiten sich mir bieten. Somebody asked me recently. Jemand fragte mich kürzlich. Ryan, if somebody would have told you 20 years ago everything that God is doing for you today, would you have believed it? Reinhard, wenn dir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, was Gott heute alles für dich tut, hättest du es geglaubt? I said, no. Ich sagte, nein. But look what happened. Aber was ist passiert? I chose never to promote myself and God has promoted me in so many nations in the world. Ich habe mich entschieden, nie für mich selbst zu werben und Gott hat mich in so vielen Ländern der Welt vorangebracht. So it's the kairos. At the moment that God needs to, you will be promoted. You will be there where he wants you to be. Es geht um Kairos, um die bestimmte Gelegenheit. In dem Moment, in dem Gott es braucht, wird er dich einsetzen, du wirst dort sein, wo er dich haben will. If our hearts accept this truth, wenn unsere Herzen diese Wahrheit annehmen, we will never even dare to think of promoting ourselves. Werden wir es niemals wagen, daran zu denken, für uns selbst zu werben. But we will always look for moments to humble ourselves. Sondern wir werden immer nach Momenten suchen, in denen wir uns demütigen können. And then the kairos will always be there. God-given moments will always be in your life. Dann wird kairos, die bestimmte Gelegenheit, immer da sein. Es wird immer gottgegebene Momente in deinem Leben geben, where he will exalt you. In denen er dich erhöhen wird. At that moment, in diesem Moment wirst du nicht einmal in der Lage sein zu denken, ich habe mich selbst dorthin gebracht. Denn du wirst genau wissen, dass es nicht an dir lag. Du bist hinuntergegangen und er hat dich wieder aufgerichtet. Er hat dich erhöht. See, in the kingdom of God, im Reich Gottes, the way up is always down. Ist der Weg nach oben immer nach unten. And the way down is always up. Und der Weg nach unten ist immer nach oben. Those who exalt themselves are gonna put down. Those who put themselves down will be exalted. Diejenigen, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden. Die, die sich selbst erniedrigen, werden erhöht werden. This brings us to an incredibly beautiful God dependence. Das bringt uns in eine wunderbar schöne Gottabhängigkeit. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.